Sie mal, kommen Sie mal zurück da. Mit Ihrer Frisur oder was Sie da am Kopf haben. Setzen Sie mal hin, ich muss mit Ihnen reden. Nee, das haben Sie eben gehört, am Geschäftszimmer, das Sie in 4 Wochen, ne, haben Sie Ihre Zeit abgerissen. Werden Sie entlassen, kriegen Sie alles zurück, was Sie in der Tasche hatten bei der Einlieferung. Und dann sind Sie wieder ein freier Mensch. Bis zum nächsten Mal. Ja, nur von wegen ein neues Leben, die Sprüche, du, das kann ich, das zieht bei mir nicht mehr. Ehrlich, ich hatte mal einen, nicht? Der lag auf Knie. Ich hatte vor mir gelegen, wie so ein Wurm war der. Herr Wachtmeister, wenn ich noch einmal das Licht der Freiheit trinken dürfte. Ich war am Winseln, ne? Sie können mir die Hand abpacken, wenn ich mich noch einmal in Leben erwischen lasse. Ja, nicht, soll Ihnen so gute Führung durchboxen helfen, ne? Hat er sich auch hinterm Kaplan geklemmt. Und ja, hat das tatsächlich fertig gebracht, dass er da eher entlassen wurde. Ja, jetzt, paar Wochen später, ich komme gerade von der Kur zurück, wegen meinem Rheuma. Ich mach morgens die erste Zellentür offen, wen sehe ich? Ach nee, ich sag so, Bürschchen, sag ich, jetzt komm her mit der Hand. Nicht nur dachte noch, ich mach einen Witz, ich sag, nein. Du hast mir da doch selber gesagt damals, dass ich dir die Hand abpacken soll. Ich hab mich da nicht nach gedrängelt. Aber bitteschön, im Gegensatz zu dir, ich halte mein Versprechen. Jetzt gehen wir 2 runter in eine Anstaltstischlerei. Na, lächelt er noch so zaghaft. Da hab ich den vielleicht angebrüllt. Raustreten! Ich hab so mit Schlüsselbund gewackelt. Und jetzt fing er am Jammern. Die feindliche Umwelt nach Entlassung. Von seiner Liebste verstoßen, auf Arbeit ausgelacht und wie er sich gerade eine neue Existenzgrundlage beschaffen wollte, da hätten sie dabei erwischt. Ich sag, hör mal, das interessiert mich doch überhaupt nicht. Da ist deine Hand. Ich mein's, wegen guckst du dir doch noch mal an? Und dann gehen wir 2 an eine Kreissäge. Was? Ob ich das wirklich gemacht habe? Ja, nur das werde ich Ihnen gerade auf der Nase binden. Junge, in die Ungewissheit, da sollen Sie aber jetzt ganz schön drin schmoren. Ja, ne, das gehört nämlich auch alles zu dem neuen Trick, was wir jetzt hier ausprobieren, diese Resozialisierung. Das haben Sie doch auch schon gemerkt, dass das heute im Gefängnis alles anders ist wie früher. Das heißt viel noch nicht, ne? Naja, erstmal dort den Personalmangel. Gucken Sie mal, ich allein letzten Monat 26 Überstunden. Nicht? Und dann sind wir ja alle auch noch in der Umschulung. Alle 6 Wochen 1 Stunde Unterricht. Bei so einem Psychologe, nicht? Der soll uns diese ganze neue Justizreform da ein bisschen auseinanderklamüsern. Nicht? Aber Herrschaften, für uns einen ist das oft gar nicht so einfach. Gucken Sie mal, ich habe doch noch gelernt damals auf Gerechtigkeit. Ist so, Auge um Auge, Zahn um Zahn, nicht meine Rübe, deine Rübe. Ja, doch, nicht danach habe ich die Leute behandelt. Nicht bei mir wurde anständig abgebrummt, was einer ausgefressen hatte, und dann war der Fall erledigt. Und immer der Sühne. Die habe ich die Brüder aber als Damaskusschwert unter der Nase gerieben. Ja? Ich sag, Herrschaften, ich habe keinen von euch hierher gebeten. Ich hätte das eher sein lassen oder hättet euch einen besseren Verteidiger genommen. Nicht, oder hätte ich keine Träne hinterher geweint. Ich bin Beamter, ich krieg mein Gehalt, auch wenn ihr nicht hier seid. Nicht, aber bitteschön, ihr habt das so gewollt und da wird jetzt auch nicht gejammert und Seele simuliert, sondern vernünftig abgebüßt, wie sie das gehört. Kurz ist die Tat, doch ewig wird die Reue. Das müsst ihr euch aber von einem anständigen Mensch schon mal sagen lassen. Ja, und jetzt auf einmal heißt es nein. Das wäre alles Blödsinn mit der Rache. Wir von Strafvollzug wären dafür da, für diese Brüder wieder volle Glieder der menschlichen Gesellschaft zu machen. Nicht? Ausgerechnet so Kanaken. Ich soll wir resozialisieren. Ja, darf man so nur noch so viel piesacken, dass sie hinterher wieder zurechtfinden. Nicht? Dass diese ganze Menschenwürde nicht kaputt geknickt wird. Naja, Junge, du, das soll mir aber mal erst einer vormachen. Aber wissen Sie, wer uns das alles eingebrockt hat? Die Zeitungen, nicht Fernsehen. Junge, die haben uns vielleicht in der Pfanne gehauen. Nee, da ging doch schon los damals mit diesen Unfällen, wo so ein paar Häftlinge bei verletzt worden sind. Naja, die haben Rabatz gemacht. Wer war hinterher schuld? Wir. Sicher, wir sind auch nicht alles weiße Schafe, meins gewesen. Kann sogar sein, dass ein Kollege da mal entgleist ist. Von mir aus, ja und? Bei der Bundesbahn entgleisen doch auch welche. Tja, und da trifft das hinterher noch Unschuldige. Aber eins kann ich Ihnen sagen. Bei uns hier aus der Anstalt ist aber noch nie etwas nach außen gedrungen. Obwohl, was sind hier in den letzten Jahren Kommissionen angewackelt gekommen? Man kam sich manchmal direkt wie ein Museumswärter vor. Naja, die meisten waren ja friedlich, nicht? Die haben erstmal oben bei Direktor so ein Frühstück zu sich genommen. Und dann hat der Alte einen Vortrag gehalten. Und der kann das vielleicht. Wenn der mal loslegt, da gibt kein Halten mehr. Ja, und verging die Zeit eigentlich immer ganz schön im Fluge. Nicht leider konnten wir sie dann nur noch den Werkstätten zeigen, Krankenrevier, und dann waren wir die wieder los. Nicht, aber schlimm sind ja die anderen. Nicht so zwei, drei Männekes meistens, ganz junge Burschen oft noch mit bei. Nicht von Ausschuss oder Ministerium sind sie weg. Nicht, und die bringen das fertig. Die bleiben vor der Tür plötzlich stehen. Nicht, und sagen sie, hier bitte, dieser Häftling möchten wir mal mit reden. Ja, und jetzt der Alte, nicht der Döskop, der merkt sich doch nie, wo gerade wer sitzt. Nee, und buckelt da dann auch so rum. Jetzt wollte ich ihm auf die Sprünge helfen. Ich hab's ein bisschen geräuspert, zwar ganz diskret, aber das hätte ein Blinder mit Krückmann, hätte das eigentlich. Naja, nur er nicht. Und sagte, hier, jawohl, Tichtmeier, schließen Sie auf. Nun war ich schnell so zwei Meter daneben, nicht, und geistesgegenwärtig ich die nächste Tür genommen. Nein, sagt er, hier diese Tür. Ich sag, ja, no, aber jetzt habe ich den Herr hier doch schon halb offen. Ich meine, hier ist doch sowieso einer wie der andere. Nein, sagt er, diese Tür. Nicht, und wie der das endlich kapierte. Ich, da wollte er loslegen. Sagt er, ja, lieber Tichtmeier, eigentlich haben Sie recht, meine Herren, jawohl, was der Beamte sagt. Nicht, da hätten wir in Block C eigentlich ein viel interessanterer Fall, aber war schon nichts mehr zu machen. Nicht, und da saß vielleicht einer von den ganz Üblen, ein Korinthenkacker. Nicht, aber was die Vorschriften angeht, können sie dem nichts am Wagen. Nicht, aber er hält sich für einen Justizmord, nicht ein Wiederaufnahmeantrag nach einem anderen. Nicht, hat er auch schon die ganzen Zeugen beisammen, die das alles für ihn aussagen wollen. Also können Sie sehen, ein Querelant, wie er im Buch steht. Nicht, und der hat dem dann, ich habe das von außen mit angehört, nicht, hat er in Gegenwart von Alten denen das gesagt, was wir für Pfeifen wären. Nicht, aber er könnte eigentlich gar nicht übel nehmen, wir wären eben alle unterqualifiziert. Nicht, ja, und so ein Mensch darf einen jetzt nicht mal mehr der Hand ausrutschen. Nicht, so eine Type muss ich noch resozialisieren. Ach, Junge, nee, geh mir weg. Also die machen das noch so lange mit ihrer Justizreform, bis das ganze Leben im Knast keinen Spaß mehr macht. Ja, gucken Sie mal, nur noch ein Beispiel in der Bücherei. Nicht diese Dingens, wie sagt man, diese Erbauungsschriften. Ne? Ja, erstmal früher haben die Pastoren die doch immer für lau angeschleppt. Und dann soll ja das Lesen im Gefängnis auch nicht gerade in Vergnügen ausarten. Nicht, ja, aber nur auf einmal heißt es, nein, die werden abgeschafft. Dafür wollen sie richtig Literatur, Lehrbücher, sogar Fremdsprachen mit bei. Ich sag die Tage noch für die Kollegen, ja, seht ihr denn nicht, was uns hier für eine Gefahr in Pelz gesetzt wird? Ja, guck mal, ich meine jetzt, wenn wir schon mal so einen Kassiber erwischen, den können wir ja noch, können wir den lesen. Nicht, aber was ist erst, wenn die alle nur noch Fremdwörter schreiben? Nicht, oder alle sind ausländisch. Ja, nur ist doch wahr. Ich meine, wenn wir hier auch noch den Geiste Tür und Tor öffnen, dann können wir schließlich gleich den Schlüssel abgeben. Nicht, ja, aber... Denn wollen sie einen Fernsehraum. Nicht? Ich muss mir meinen Fernseher vom Gehalt, vom Munde absparen. Nicht? Die kriegen den gratis für umsonst. Resozialisierung. In zwei Jahren sollen wir in so einen Neubau umziehen mit den Brüdern, weil hier die Wände zu nass wären. Ja, müssen Sie vorstellen. Nicht? 300 Jahre steht der Bau. Ich war immer gut genug. Nicht? Auf einmal sind die Wände nicht mehr modern. Ich sag, und was ist mit unseren Beamtenwohnungen? Nicht, die Burschen sitzen doch hier so im Schnitt, sitzen so ein, zwei Jahre. Nicht, aber ich hab doch in meine Wohnung lebenslänglich. Jo, diese Resozialisierung. Ach, denn wollen sie. Aber das ist Gott sei Dank, ich sag noch nicht amtlich. Da wollen die in den Neubau so ein Experiment aus Dänemark, dass unsere Lieblinge einmal im Monat ihre Frauen haben dürfen. Nicht mit Übernachtung, nicht sogar ohne Aufsicht. Nicht, wer nicht verheiratet ist, vielleicht mit der Freundin. Ja, was meinen Sie, was dann da wohl passiert? Nicht dreimal dürfen sie raten. Ich, unser eins sitzt denn am Ende vom Gang in sein Glashäuschen und hält sie die Ohren zu. Junge, geh mir weg. Nicht, wir sollen die Werkstätten so einrichten, dass die Ganoven einen anständigen Beruf lernen. Ja bitte, wer hat mich denn einen vernünftigen Beruf gelernt? Ich doch kein Aas, ne? Nee, ich meine, ich gönne jeden Häftling den Himmel auf Erden. Aber an uns muss doch auch mal gedacht werden. Nicht, wer resozialisiert denn uns vom Strafvollzug? Naja, aber komm, das darf ja er eigentlich alles gar nicht hören, nicht? Obwohl, er ist noch einer von unseren Besten. Nicht? Bestimmt hat immer alles schön gemeldet, was er von seinen Knastbrüdern rausgekriegt hat. Ich sage Sie mal, wissen Sie denn schon, wo Sie hinwollen, wenn Sie raus sind? Ja, nur das habe ich gerne. Da hatten Sie jetzt aber Zeit genug zum Überlegen. Na ja, die paar Wochen draußen werden Sie schon noch schaffen, ne? Dann haben Sie ja sowieso wieder ein festes Dach über dem Kopf. Ja, erst in U-Haft, oben am Landgericht, dann kommen Sie wahrscheinlich wieder bei uns, auch im Rückfall, weil Zuchthaus gibt ja neuerdings nicht mehr. Gott, könnten Sie vielleicht sogar Ihre alte Eckzelle wieder kriegen. Ich mit Blick über der Mauer. Na ja, ist doch für ihn auch am schönsten. Gucken Sie mal, was konnten denn Sie am besten? Fußmatten, ne? Ja, na sehen Sie. Nur suchen Sie draußen mal eine Firma, wo heute noch Fußmatten in Handarbeit hergestellt werden. Ich, ja, gibt es doch gar nicht. Nee, lass mal, Sie haben das richtig gemacht, haben sich anständig aufgeführt, nicht? Sind anständig behandelt worden, nicht? Sie werden auch hinterher keine Geschichten über uns erzählen. Denn mein lieber Scholli, du, wenn ich ja da mal hinterkommen sollte, dann kriegen Sie das nächste Mal von mir aber eine Resozialisierung verpasst, dass Ihnen der Arsch in Tränen steht. Ohne Tritt, Marsch!